The nose have it. Unlock! Er ist klein, nur 1,67 Meter groß, was einen seiner zahlreichen Kritiker mal dazu brachte, ihn als scheinheiligen dummen Zwerg zu bezeichnen. Doch wenn er die Honorable Gentlemen, die ehrenwerten Abgeordneten ihrer Majestät zur Ordnung ruft, dann ist John Bercow ganz groß. Der 56 Jahre alte Sohn eines Taxifahrers mit jüdisch-rumänischen Wurzeln ist der Speaker of the House, also der Präsident des Unterhauses. Bercow inszeniert die Debatten seiner Kammer als große Show. Zwischenrufer nimmt er auch gern mal persönlich aufs Korn. So riet er mal einem Kakehler, er solle sich beruhigen und Yoga betreiben. Calm! Take up yoga, you'll find it beneficial, man! Jetzt in den Brexit-Debatten wächst der kleine Mann geradezu über sich hinaus. So ließ er den Antrag eines Abgeordneten passieren, der Theresa May jetzt dazu zwingt, 3 Sitzungstage nach dem Scheitern des Austrittsabkommens einen Plan B vorzulegen. Die Brexiteers empörten sich über einen angeblichen Bruch mit den Traditionen des britischen Parlaments. Bercow entgegnete nur cool, wenn wir uns immer an die Tradition hielten, wäre keinerlei Veränderung möglich. If we were guided only by precedent, manifestly nothing in our procedures would ever change. Der Speaker ist für viele seiner konservativen Parteifreunde inzwischen zum roten Tuch geworden. Einer von ihnen ertappte ihn am Steuer eines Autos, auf dem ein Anti-Brexit-Aufkleber prangte. We've all noticed in recent months a sticker in your car making derogatory comments about Brexit. Bercow wies den Vorwurf der Parteilichkeit allerdings mit den Worten zurück, das sei das Auto seiner Frau und die habe er nicht unter Kontrolle. I'm sure the honorable gentleman wouldn't suggest for one moment that a wife is somehow the property or chattel of her husband. Bercows Frau Sally glänzte übrigens in der englischen Promi-Big Brother-Sendung. Das Paar war auch wochenlang in den Klatschspalten, als Sally mit dem Vetter des Parlamentsspeakers fremdging. Zurzeit hat Bercow noch ein anderes Problem. Ein Ausschuss untersucht Vorwürfe, er habe Mitarbeiterinnen angepöbelt. Und er musste zugeben, dass er einmal leise vor sich hin murmelnd die Fraktionsvorsitzende der Konservativen ein dummes, nutzloses Weib genannt habe. Gefeiert wurde Bercow dagegen, als er vor dem anstehenden Staatsbesuch Donald Trumps einen Auftritt des US-Präsidenten vor beiden Häusern des Parlaments in London ablehnte. I would not wish to issue an invitation to President Trump to speak in the Royal Gallery. Bercow wollte eigentlich bereits im vergangenen Sommer das Amt des Speakers abgeben, doch er machte einfach weiter, weil er, so seine Begründung, den Brexit-Prozess zu Ende bringen wolle. Vielleicht hat er aber auch nur Spaß daran, seine Parteifreunde ein bisschen zu ärgern und der Opposition ein bisschen zu helfen.